Ich meine, dass wir in Bayern natürlich auch als attraktiver Touristenstandort natürlich weltweit bekannt sind. Das ist klar, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Auch die kulturelle Attraktivität unseres Landes, nicht? Das wird ja jeden Tag wieder bewiesen. Wir sehen ja, wie Hunderttausende von Koreaner, Japaner ständig versuchen, von weit her ins Hofbräuhaus zu strömen. Das ist ja ein Beweis nach diesem kulturellen Lechzen. Die Leute wollen was erleben bei uns. Die Leute wollen nach Neuschwanstein. Die Leute wollen nach, jetzt haben wir auch die Allianz Arena und so weiter. Nicht? Nur verstehen Sie eines, war mir klar, und zwar schon, wann war jetzt die Wiedervereinigung wieder? Wann war das? In den 80er Jahren, glaube ich. Gell? Ja, nicht mit Österreich. Ich meine jetzt die anderen. Ich meine die, das war doch, ja. Nein, verstehen Sie mich jetzt, ich habe damals schon, war mir klar, also etwas fehlt, ich weiß es nicht. Aber um zur Ergänzung, das i-Tüpfelchen ist nicht da. Nein? Und dann ist mir damals der Gedanke gekommen, warum haben wir in Bayern bis heute noch kein CSU-Museum? Nein? Und habe damals schon begonnen, überhaupt die Objekte zu sammeln, weil ich, dieser Museumsgedanke hat mich beflügelt. Nein? Und dann habe ich zu sammeln begonnen und habe die ganzen Fotografien, Autogramme und so weiter gesammelt, weil ich eine Fotoausstellung natürlich im Museum mir vorstelle und habe natürlich damals schon zum Beispiel Autogramme vom Höcherl, nein? Vom Tandler. Nein, das waren ja alles, damals ging das noch einfacher, sagen wir mal. Vom Ochsensepp eine Weihnachtskarte. Ne, Ochsensepp, der Gründer der CSU, schöne Weihnachtskarte. Dann vom Stoiber sowieso habe ich Bildmaterial genug, noch aus der Nibelungenzeit. Ne, war, ne, das sind jetzt Märtyrerbilder, kann man sagen. Sicher, also hochinteressantes Bildmaterial, zum Beispiel von unserem ehemaligen Innenminister Zimmermann. Als solches kennt man ihn ja nicht, aber als Oldschwurhänd, ne? Habe ich eine einmalige Aufnahme, wie er gerade dabei ist, den Meineid zu schwören. Ne? Man sieht von hinten, wie der Meineid in die Erde fährt. Ne? Also wie der Pfurz eines Teufels. Ne? Also hochinteressante Sachen. Und noch so langsam habe ich das Material zusammenbekommen. War nicht ganz einfach, können Sie mir glauben. Zum Beispiel von unserer Monika Hohlmeier, der Tochter von ihm, von diesem berühmten Dossier, 3 Seiten, nicht, wo handschriftlich gut zu lesen ist, dieses Dreckschwein mach ich fertig. Nein? Also sie ist eine Powerfrau, das ist oder zum Beispiel eine Visitenkarte vom Otto von Habsburg, nicht, wo drauf steht, Otto von Habsburg, König von Ungarn, das hat er auch selber ausgestrichen, nein? König hat er eliminiert. Nein? Also, das sind interessante Sachen, also ich muss immer wieder sagen, oder denken Sie zum Beispiel auch ein interessantes Objekt, nein? 3, so lang, ne? Ungefähr diese Länge, 3, man kann sagen grau, nicht grau, weiß, nein? 3 Original-Barthaare vom Alois Hundhammer, nein? Der Bartrest ist derzeit in Sydney auf einer Wanderausstellung. Also Sie sehen, das sind alles, dieses Museum wird natürlich, der ganze, das Fluidum dieses Museums wird durchdrungen sein von historischen Begebenheiten ersten Ranges, nicht, die ganz Mitteleuropa erschüttert haben. Aber auch, ich sage immer wieder, auch junge Leute. Okay, wir müssen das Museum auch für junge Leute, die sollen da reingehen mit den Lehrern, die sollen eine Freude haben, nicht, der Museumsgedanke, ne, nicht nur verstaubt, nicht nur, ne, modern. Ne, zum Beispiel habe ich einen, ich habe den Knochen von der Lieblingsschweinshaxe von Franz Josef Strauß, ne, der kommt in das Museum rein, in eine Nische, wird illuminiert, ne, und im Hintergrund der Defiliermarsch. Ne, also Sie sehen, okay, wir, oder auch, auch eines, Entschuldigung, muss ich sagen, der Aktualitätsgedanke, nicht, der ist schön und recht. Nicht, das Akute und das Aktuelle muss gleichsam miteinander vereint werden. Darum sage ich auch, wir wollen die Aktualitäten nicht aus dem Museum heraushalten. Okay? Ich habe zum Beispiel eine Statue aus Stein, eine Steinstatue von Beckstein, ne, aus Weinstein geschlagen, ne, vom Boxbeutel, ne. Oder auch in der Kombination Huber-Beckstein. Ne? haben wir ein Salz- und Pfefferset. Nein, das kommt da ins Museum rein. Überhaupt, der Huber macht sich sehr gut mit so Objekten. Ne? Alte Souvenirs, Schlüsselanhänger vom Huber, ne? Aus Plastik oder ein Fußabstreifer mit dem Namen Huber drauf. Ne? Also alles Mögliche ist da vereint. Aber Sie sehen, wenn Sie, wir müssen heute, wenn wir so ein Museum in Bayern hier installieren, wir müssen konkurrieren, wir wissen das. Wir müssen doch heute weltweit kompatibel sein. Nicht mit anderen, mit dem Louvre zum Beispiel, British Museum. Ne? Und darum brauchen wir Objekte von größter, nicht, Wertschätzung. Und da habe ich zum Beispiel, können wir anbieten, wir haben ein Objekt, das ist ungefähr so groß, kann man sagen, ne? Wie ein Knäckebrot, müssen Sie sich vorstellen. Ist auch angeknappert, ne? So grün, das ist diese Plastik, nicht, durchdrungen mit Aluminium. Ne? Also ich sage jetzt das Stichwort Festplatte. Das ist der Rest von der Festplatte, die der Strauß Max nicht mehr hat essen können. Also Sie sehen, wir haben, das sind, ja, das ist, oder wir haben auch Objekte, Preziosen, nicht, wo auch archäologisch, also schon, das sind also Objekte von einer Bedeutung wie vielleicht das Leichentuch in Turin, verstehen Sie? Also passen Sie, ja sicher, ne? Wir haben also wirklich ungeheures Material. Ne? Zum Beispiel, das kann ich Ihnen jetzt nicht zeigen, ne? Das ist noch im Tresor, also im Humidor, ne? Muss mumifiziert sein. Ne? Aber ich sage Ihnen jetzt das Stichwort, das historische Frühstück zu Wolfratshausen. Ne? In diesem Museum können Sie sehen, in einer Dunkelkammer, ne? Das darf ja nicht beschädigt sein, die Originalwursthaut von der Weißwurst, die damals in Wolfratshausen verzehrt wurde. Und wir haben eine Expertise. Wenn Sie die Wursthaut genau betrachten, sehen Sie was Rötliches. Also Lippenstift. Also diese Weißwurst ist von unserer derzeitigen Kanzlerin, der Frau Merkel, persönlich gezuzelt worden. Also Sie sehen, was da los ist auf höchster Ebene. Und ich sage immer wieder, wenn man den Museumsgedanken wirklich verfolgt und ein Museum von Weltbedeutung da hinstellen will, man braucht beim Sammeln Fortun. Habe ich es nicht gesagt? Wir brauchen Fortun und wir haben auch, jetzt, also das Glück hat es uns in die Hände gespielt, ne? Ein Objekt, das ist unglaublich, muss allerdings voraussetzen, Ihnen sagt sicher noch der Name Dr. Wiesheu was, ne? Unser Dr. Wiesheu, ne, der hat doch damals auf der Autobahn diesen Polen im Vollrausch, kann man sagen, ne, hat er ihn totgefahren. Ne, oder wie man bei uns sagt, der hat ihn damackt. Ne. Der Pole war nüchtern, das schon, ja. Ne, aber das hat ihm ja nichts genützt. Ne, ja, ne. Und kaum war der Pole doch dann unter der Erde. Ne, daraufhin wurde doch unser Dr. Wiesheu sofort Verkehrsminister in Bayern. Ne? Ja, nicht wegen dem allein, ne? Ist ja klar. Ne? Und jetzt passen Sie auf, und das Originalrell, das Rohr, wo er reingeblasen hat, wo man die 1,99 beim Dr. Wiesheu hat verifizieren können, nebenbei gesagt, mehr als der Heider jemals hatte. Ne? Dieses Rohr, ne, haben wir im eBay für 232 € ersteigert. Ne? Wenn das kein Schnäppchen ist, ja, kommen Sie ins Museum, auf geht's!